Im 10. Jahr, im 10. Monat, am 12. des Monats, erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, richte dein Antlitz gegen den Pharao, den König von Ägypten, und weissage wieder ihn und wieder ganz Ägypten. Sprich und sage, so spricht der Herr Jahwe, fürwahr, ich will an dich, Pharao, König von Ägypten, du großes Krokodil, das inmitten seiner Ströme lagert, das da spricht, mein ist der Nil, ich habe ihn gemacht. So will ich den Haken in deine Kinnbacken legen und die Fische deiner Ströme an deine Schuppen ankleben lassen und dich mitten aus deinen Strömen herausziehen samt allen Fischen deiner Ströme, die an deinen Schuppen kleben. Und ich will dich in die Wüste verstoßen, dich und alle Fische deiner Ströme, auf das freie Feld sollst du hinfallen, wirst nicht aufgehoben noch bestattet werden, den wilden Tieren und den Vögeln unter dem Himmel gebe ich dich zum Fraße. Da sollen dann alle Bewohner Ägyptens erkennen, dass ich Jahwe bin. Weil du für das Haus Israel nichts als eine Stütze von Schilfrohr bist, wenn sie dich mit der Hand anfassen, knickst du ein und reißest ihnen die ganze Hand auf, und wenn sie sich auf dich stützen, dann brichst du durch und bringst ihre ganzen Hüften zum Wanken. Darum spricht der Herr Jahwe also, fürwahr, ich will das Schwert über dich bringen und Menschen und Vieh aus dir hinwegtilgen. Und Ägyptenland soll zur Wüste und Öde werden, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin. Weil du gesagt hast, mein ist der Nil und ich habe ihn gemacht. Darum, fürwahr, will ich an dich und an deine Ströme und will Ägypten zu Einöden, zur Wüsteneinöde machen von Mygdol bis Syene und bis an die Grenze von Kusch. Kein menschlicher Fuß soll es durchwandern, auch keines Tieres Fuß soll es durchwandern, unbewohnt soll es bleiben 40 Jahre lang. Und ich will Ägypten zu einer Wüste machen inmitten verwüsteter Länder, und seine Städte sollen Wüste liegen inmitten verödeter Städte 40 Jahre lang, und ich werde die Ägypter unter die Völker zerstreuen und in die Länder versprengen. Denn so spricht der Herr Jahwe, nach Ablauf von 40 Jahren werde ich die Ägypter wiederum sammeln aus den Völkern, unter die sie zerstreut wurden, und werde das Geschick Ägyptens wenden und sie in das Land Patros, das Land ihres Ursprungs, zurückbringen. Daselbst werden sie ein geringes Reich bilden. Es wird geringer sein, als die üblichen Reiche und sich fortan nicht mehr über die Völker erheben, und ich mache ihre Zahl gering, dass sie nicht mehr über die Völker herrschen können. Dann wird für das Haus Israel ein solcher nicht mehr Gegenstand des Vertrauens sein, der ihre Verschuldung in Erinnerung bringt, wenn sie sich ihnen anschließen, und sie werden erkennen, dass ich Jahwe, der Herr, bin. Im 27. Jahr aber, im 1. Monat, am 1. des Monats, erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, Menschensohn. Nebukadrezar, der König von Babel, hat sein Heer eine schwere Arbeit gegen Tyrus verrichten lassen, jeglicher Kopf ist kahl geworden, und jegliche Schulter ist abgeschunden, aber Lohn ist ihm und seinem Heere von Tyrus nicht zuteil geworden, für die Arbeit, die er gegen es verrichtet hat. Deshalb spricht der Herr Jahwe also, fürwahr, ich will Nebukadrezar, dem Könige von Babel, das Land Ägypten schenken, damit er seinen Reichtum fortschleppe und es ausraube und ausplündere, das soll seinem Heer als Lohn werden. Als seinen Sold, um den es Dienst getan hat, gebe ich ihnen das Land Ägypten, ist der Spruch des Herrn Jahwe. An jenem Tage will ich dem Hause Israel ein Horn sprossen lassen und hier will ich ein freudiges Auftun des Mundes in ihrer Mitte verleihen, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin.